Welcome to Narcotic City. Woodshops therapieren, dich verarzten und dein Gras inhalieren, weil dein Fluss nicht reicht, dich die Carbs inhaftieren. Doch mir tut's nicht leid, das macht wahres Papier. Du musst wissen, was du tust, die Welt da draußen ist komisch. Gelder werden geordnet, Drogen machen chaotik. Wesh, ihr macht keine Hacktags bei Kennex im Mercedes-Benz. SL musst du besser rennen, will ich tief einatmen, falle ich ins Koma. Die Luft schmeckt nach Haze, Bruder, pass mir die Kanone. Sarus brennen den ganzen Tag, als wären es Kerzen. Meine Stadt hat keine Angst vor, lieber Arsch an seinen Pferden. Die Welt wird beherrscht, die City ist nicht gefährlich, sondern sie schläft tief in Narkose mit Dosis doppelt erhöht. Hier ist Chaotik, Chaos gegen die Logik. Narkotik, Bella Biel, guck, meine Stadt ist ein Phantombild. Narkotik City, Narkotik City. Narkotik City, Narkotik City. Narkotik City, Narkotik City. Das ist Narkotik, Narkotik. Wir wollen mehr, denn der Kopf hat nicht genug. Alles verkehrt, was hier läuft, ist nicht so cool. Chaotik ist chaotisch, was ihr macht, ist egal, weil was ihr macht nur Fiktion ist. Kein Mississippi, was du siehst ist Narkotiki City. Sippi, lass das reden, das Trava ist Dicky Icky. Baba, simple, effektiv, die Kalas schmeißen Steine wie in Palästin. Augen sind leer wie dein Magazin. Och, besser du nennst dir keinen Bruder. Mentalität ist grob, doch kein Gangster-Life wie Tupac. Was du machst, ist mir egal, denn Geld ist Systematik. Was Matrix, Realität bringt Panik. Ich spuck in die Visage, deutscher Rap ist nur ein Clown. Kaum stehen Leute hinter euch und ihr zieht Messer wieder raus. Nix am Meer, guck, ihr seid es nicht mal wert. Macht ihr Palaver, ich bleibe im Einklang mit der Snare. Die Mucke, die ich heute mach, ich bucke hin und es klatscht. Meine Stadt ist in sich gefangen, hassen viel zu viel Gramm. Und deutscher Rap hat mich nie gesucht, doch wartet drauf. Narkotik City, nimm einen tiefen Zug und atme aus. Narkotik City, Narkotik City. Narkotik City, Narkotik City. Narkotik City, Narkotik City. Das ist Narkotik, Narkotik. Wir wollen mehr, denn der Kopf hat nicht genug. Alles verkehrt, was hier läuft ist nicht so cool. Chaotik ist chaotisch, was ihr macht ist egal, weil was ihr macht nur Fiktion ist. Fiktion ist. Weil was ihr macht nur Fiktion ist. Weil was ihr macht nur Fiktion ist.